wurden stärker und stärker, festigte sich in Vetters Geist der Gedanke, dass sich etwas Übernatürliches begeben hätte, dass eine unbekannte Änderung mit dem toten Körper vorgegangen wäre, dass die Hunde aus Furcht vor ihrer unheiligen Last so heulten. »Um Gottes Willen«, sagte er, nur mühsam die Worte hervorstoßend, »um Gottes Willen, lass uns Licht machen.« McFarlane kämpfte anscheinend mit einer ähnlichen Erregung. Obwohl er keine Antwort gab, parierte er das Pferd, gab seinem Gefährten die Zügel, stieg ab und machte sich daran, die ihnen verbliebene Laterne anzuzünden. Sie waren erst bis zu dem Kreuzwege nach Orchard Cliny gekommen. Der Regen strömte noch immer, als wäre die Sintflut zurückgekehrt. Es war keine leichte Aufgabe, in einer Welt so voller Feuchtigkeit und Finsternis Licht zu machen. Als endlich das flackernde blaue Flämmchen auf den Docht übertragen war und aufzublühen und sich zu klären begann und einen weiten Kreis trüben Lichtes rund um den Wagen zog, ermöglichte es den beiden jungen Leuten, einander und das Ding, das sie bei sich hatten, genauer zu betrachten. Der Regen hatte den groben Sack gleich einer Gussform über den darunter befindlichen Leichnam gezogen. Der Kopf trat scharf hervor und die Schultern waren deutlich abgezeichnet. Etwas Geisterhaftes und Menschliches zugleich hielt ihre Augen auf den gespenstischen Fahrtkameraden gefesselt. McFarlane stand eine Weile regungslos mit hoch erhobener Lampe. Ein namenloses Entsetzen schlang sich wie ein nasser Lappen um den Körper Fettes und straffte die fahle Haut auf seinem Antlitz. Eine Angst, die sinnlos war, ein Grauen vor dem, was kommen würde, nahm sein Hirn gefangen. Ein Sekundenschlag der Uhr und er hätte gesprochen, doch sein Spießgeselle kam ihm zuvor. »Das ist kein Weib«, sagte McFarlane mit leiser Stimme. »Es war aber ein Weib, als wir es hineinsteckten«, flüsterte Fettes. »Halte die Laterne«, versetzte der andere. »Ich muss ihr Gesicht sehen.« Und als Fettes die Lampe genommen hatte, löste sein Gefährte die Stricke des Sackes und zog die Hülle herunter von dem Haupte. Scharf fiel das Licht auf die düsteren, wohlgestalteten Züge, auf die glatt rasierten Wangen eines nur zu bekannten Gesichts, das diese beiden jungen Leute oft in ihren Träumen verfolgt hatte. Ein wilder, geller Schrei klang durch die Nacht. Beide sprangen von der Seite des Wagens auf die Straße. Die Lampe fiel, zerbrach und verlöschte. Und das Pferd, erschreckt durch diese ungewohnte Bewegung, bäumte sich und raste im Galopp gen Edinburgh, mit sich führend, als einzigen Insassen des Wagens, den Leichnam des toten, lange zerstückelten Gray.